Vollstimme auf Wa in die Höhe. Wir fangen beim großen A an. Wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa. Randstimme auf Lu. Wir fangen beim kleinen A an. Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu. Randstimme auf Lu. Wir fangen beim D1 an. Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu.